Der Eroberer-Wurm von Edgar Allan Poe aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Eroberer-Wurm von Edgar Allan Poe. Im Weltenraum ist Galanacht, im Theater sitzt gedrängt eine Engelschar in festes Tracht, verschleiert, Zähren durchdrängt und lauscht einem wechselvollen Stück, wo Furcht und Hoffen sich drängt, dieweil im Orchester Sphärenmusik sich langsam hebt und senkt. Gottähnliche Mimen murmeln leis den Text und kommen und gehen auf großer, formloser Wesen geheiß, die in den Kulissen stehen, mit ernsten Gebärden, feierlich stumm, die Wände schieben und drehen und mit ihren Flügeln ins Publikum unsichtbares Leiden wehen. Dies Drama, wechselvoll, fieberisch, es bleibt der Welt unverkürzt, mit einem scheckig bunten Gemisch von Tollheit und Sünde gewürzt, dahinter sich eitel, elend und graus zum verworrenen Knoten schürzt und ein Phantom sich unter Applaus ins leere Dunkel stürzt. Doch sie, eine Form aus ekler Brut, schleicht in den Mimenknäuel, ein kriechendes Untier, rot wie Blut, das sich windet und windet, dieweil es nach und nach die Mimen verzehrt unter der Opfer Geheul und die Engelschar ein Schauder durchfährt ob der unendlichen Greuel. Aus sind die Lichter, ausgeweht, mit der Wucht eines Sturmes fällt der Vorhang, ein Leichentuch sternbesät, über das bretterne Zelt. Die Engel erheben sich abgespannt und erklären der bangen Welt, dass die Tragödie Mensch benannt und Eroberer-Wurm ihr Held. Ende von Der Eroberer-Wurm von Edgar Allan Poe.